Wagen stand und unsere Sache schlecht. Zurück ging's Schritt um Schritt. Und die Faschisten brüllten schon: Gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Schirm am Mut. In Manzanares spürten sie den Flammen, das zu heißen Blut. Das waren Tage der Brigade F und ihrer Freiheitsfahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Bei Guadalajara im Monat März, in Kälte und Regensturm, da bebte manches tapfere Herz und in Turia selbst der Turm. Da stand der Garibaldi auf und drängt Dombrowski zur Seite. Die brachten bald zum Dauerlauf die Mussolini-Herrlichkeit. Das waren Tage der Brigade F und ihrer Freiheitsfahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Und dauert's auch noch 7 Jahr, dass wir im Kampf stehen. Ein jeder Krieg wird einmal gar, wir werden Deutschland wiedersehen. Da ziehen wir zum Deutschland.